Hallo, hier ist Dietmar von der DDR-Kaufhalle Ilmenau. Bei uns gibt es jede Menge Produkte, die es damals schon mal gab und jetzt wieder, wie zum Beispiel Action-Deo-Spray, nicht nur für die Dame, auch für den Herren. Huhneierbecher, Rotstern-Schokoladen, Trappis für die Kleinen. Und das Tolle ist, wir haben sogar jede Menge Produkte, die noch original aus der DDR sind. Babyspielzeug, Brettspiele, alles, was man sich wünscht, findet man bei uns im Sortiment bis hin zu handgefertigten Schmuck. Mitten in der Fußgängerzone von Ilmenau, mitten in der kleinsten Kaufhalle, die es wahrscheinlich in dieser Welt gibt, 30 Quadratmeter DDR, aber dafür schön und fein. Ja, und in selbiger Kaufhalle bekommt Radio Marabu 2017 eine kleine Ecke. Mehr dazu mit Dietmar in den nächsten 60 Minuten. Marabu! Die heißeste Musik auf diesem Planeten. Vitalix ist hier. Der Körner liest. Ausgewählte Gedichte von und mit Hans-Peter Körner. Radio Marabu. Peter Rossegger. Zum neuen Jahr. Ein bisschen mehr Friede und weniger Streit. Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid. Ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass. Ein bisschen mehr Wahrheit, das wäre was. Statt so viel Unrast, ein bisschen mehr Ruh. Statt immer nur ich, ein bisschen mehr du. Statt Angst und Hemmungen, ein bisschen mehr Mut und Kraft zum Handeln, das wäre gut. McRain und Mick Evans und der Hooten Tennis Club auf Radio Marabu. Hi, we're Bastille and you are listening to Radio Marabu, Europe's alternative music. There's no room for you here. Wrap your teeth around the pavement, 'cause your body's a message. Send my regards to hell. Fall upon your knees, say, this is my body and soul. Here I crawl and beg and plead, say, you got the power of control. I'm feeling old. To your mother, your father, your son. I can hear your pulse racing from here. Sitting next to this gun beats your heart in your mouth. Fall upon your knees, say, this is my body and soul. Here I fall and beg and plead, say, you got the power of control. Bastille, Karin Rapanzi im Interview in dieser Stunde. Außerdem nehmen wir Abschied vom Alexandrow Ensemble und es gibt einen Klassiktipp von Nemanja Radulovic Bach. Nur auf Radio Marabu. Guitar X mit Marcel Fischer. Die neuesten Hits der Alternativszene, Interviews, Comedy und eine ganze Prise mehr. You make me feel so good. Guitar X mit Marcel Fischer. Nur auf Radio Marabu. empfohlen von unserer Kollegin Donata aus Berlin, Another Dimension, die neue Single von Toy. Habe ich länger drauf gewartet, schon lange angekündigt gewesen. Das ist Gitter X auf Radio Marabu. Gleich im Gespräch Dietmar von der DDR-Kaufhalle Ilmenau. Er bekommt Radio Marabu im Jahr 2017 ein kleines Plätzchen. Jetzt haben wir aber noch neue Musik. Das ist richtig schöner Blues. The Bonnie Bentley Project at Truth. But I can't see you tomorrow. And you can't see me tomorrow. Say Project the Truth und die neue Tim Griffin, Better in the Ground. She looks much better in the ground. She looks much better in the ground. She didn't make a sound when I was pushing her down. She looks much better in the ground. But she's the cutest little girl in town. She were the cutest little girl around. She led me by my hand, showed me how to be a man. The cutest little girl in town. But then she broke my heart in two. She broke my little heart. My soul turned black. She broke my little heart in two. So I made a little rendezvous. I met her at the Melbourne Zoo. I tried to feed her to the lions, and then she started crying. And there was only one thing left to do. She looks much better in the ground. She looks much better in the ground. She didn't make a sound when I was pushing her down. She looks much better in the ground.

Live waren das, das sind die Künstler, die am Anfang der Sendung schon zu hören waren. Rebecca Rain und Mick Evans zusammen mit dem Südafrikaner Carl Peterson. Da bilden sie das Trio Live. Das war die Single These Games. Die CDs habe ich schon da, stehen demnächst in der DDR-Kaufhalle in Ilmenau. Alternative Sounds for your Rap. Neue Musik, immer zuerst auf Marabu. Gleich wird's klassisch mit Julia Reinhardt und dem Klassik-Tipp. Zuvor eine Band, die sich nach Shakespeare benannt hat. Woods of Burnham, A Fairy Song, die neue Single der Dresdner. Marabu Goes Classic, die CD-Vorstellung der Woche. Im Fokus, Nemanja Radulovic, Bach, bei der Deutschen Grammophon erschienen. Nach Journey East stellen wir euch heute das neue Album des serbischen Geigers und Echo-Klassik-Gewinners 2015, Nemanja Radulovic, vor. Bach. Wir hören Werke von Johann Sebastian Bach und ein Stück von dessen Sohn, Johann Christian. Für dieses Album hat Radio Lovic ein sehr stimmiges Bach-Programm zusammengestellt und dieses zusammen mit dem Ensemble Double Sens eingespielt. Das Ergebnis geht unter die Haut. Sein Spiel berührt zutiefst. Es lässt teils mehr als bekannte Bachsche Melodien in seiner ganz persönlichen Interpretation in neuem Glanz erscheinen. Darunter neue Arrangements des R aus der Opernsuite Nummer 3, der Chaconne in G-Dur, das Violinkonzert in A-Moll und das so bekannte Doppelkonzert für zwei Violinen in D-Moll. Toccata und Fuge in D-Moll wurde von Komponist Alexandra Sedla extra neu arrangiert. Das so bekannte Werk spannend und neu in Szene gesetzt. Zudem erleben wir Nemanja Radulovic auf dieser Platte erstmals auch an der Bratsche. Mit dem Konzert für Viola und Orchester in C-Moll von Johann Christian Bach. Als Radulovic mit 14 Jahren nach Frankreich übersiedelte, hatte er von Johann Sebastian Bach bereits etliche Werke erarbeitet. Dies nicht nur auf der Geige. Er hatte zudem Cello und Bratsche gelernt, musste sich jedoch in seinem späteren Studium am Pariser Konservatorium erst einmal auf ein Instrument festlegen. Und das war die Geige. Eines der Highlights des Albums, die Chaconne aus Bachs Partita Nummer 2. Man kann sicherlich alle Werke Johann Sebastian Bachs als mehr oder weniger großartige Kompositionen betrachten. Eine Wertung vorzunehmen ist sicherlich eher schwierig. Und doch stechen einzelne Werke in besonderer Art und Weise hervor, berühren den Hörer stärker als andere, haben Künstler über alle Epochen hinweg besonders fasziniert. Eines dieser Stücke ist die Chaconne aus der Partita Nummer 2 in D-Moll für Solovioline. Nemanja Radulovics Interpretationen der ausgewählten Bachschen Werke sind absolut hinreißend. Ein fulminantes, tolles Album, das man allen Klassikfreunden und solchen, die es werden wollen, nur ans Herz legen kann. Wir hören zum Abschluss Nemanjas ganz persönliche Interpretation von Bachs R. Und damit nochmal herzlich willkommen im neuen Jahr. Bach, er, gespielt von Nemanja Radulovic. Hallo, wir sind Linderum und Trevier. Und ihr hört Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Und jetzt hört ihr Drifting Away. We both were dancing through the night, searching for what we found in each other's eyes. Can I ever grab that water passing by, changing its face the moment I call it mine? Ooh. Ooh. Tell me every line that I might deserve, 'cause I won't believe the truth. Let me rest in your arms, hold me close while I'm drifting, drifting away from you. I hear your heart in every song, trying to reach out while moving. Walk by and I walk into open arms, but they don't feel like the ones I used to love. I would run back if I didn't know. I'd return Darum und Rabea demnächst im Interview auf Radio Marabu. Und jetzt erinnerte Julia Reinhardt an das Alexandrov Ensemble. Radio Marabu erinnert an das Alexandrov Ensemble. Dieser Soldatenchor wurde 1928 in Moskau von Alexander Alexandrov gegründet. Dieser komponierte darüber hinaus 1943 die Nationalhymne der Sowjetunion. Er leitete das Ensemble bis zu seinem Tode 1946, bis er in Berlin während eines Gastspiels starb. Danach übernahm sein Sohn Boris Alexandrowitsch Alexandrow die Leitung des Ensembles bis 1987. Mit ihm unternahm der Chor ausgiebige Tourneen weltweit und erlangte so große Popularität. Das Alexandrow-Ensemble ist gleichzeitig der offizielle Chor der russischen Armee. Das Ensemble besteht aus einem Männerchor, einem Orchester und Tanzensemble. Zu seiner Gründung bestand der Chor aus 12 Soldaten, 8 Sängern, 2 Tänzern sowie einem Bajan-Spieler und einem Rezitator. Und 1937 wurde der Chor in Paris mit dem Grand Prix der Internationalen Ausstellung der Kunst und Technologie im modernen Leben ausgezeichnet. Bereits in den 50ern war die Gruppe enorm populär und verkaufte mehr Platten als legendäre russische Musiker wie Gilels, Oistrak oder Richter. Der Chor ist nicht nur in Russland ausgesprochen beliebt, sondern begeistert seit Jahrzehnten weltweit sein Publikum. Er ist regelmäßig international auf Tourneen unterwegs. Das Repertoire des Chores umfasst hunderte Werke, orthodoxe Kirchenlieder, traditionelle russische Volkslieder, Hymnen, aber auch einige Arien und Stücke aus der Populärmusik. Von Kalinka, Katjuscha bis hin zu Nessun Dorma oder Skyfall. Unterstützt wird das Ensemble, das meist in aufwendigen russischen Uniformen auftritt, bei seinen großen Bühnenproduktionen regelmäßig durch Volksinstrumente wie Domra, Bajan oder Balalaika. Das Alexandrow-Ensemble wurde in den 60er und 70er Jahren mit zahlreichen Schallplattenpreisen ausgezeichnet. Es war zu Gast im Vatikan bei Papst Johannes Paul II., trat bei der Amtseinführung von Wladimir Putin bzw. Boris Jelzin auf, im Weißen Haus bei Bill Clinton oder auch in der NATO-Zentrale in Brüssel. Und nimmt bei der jährlichen Parade am 9. Mai zu den Feierlichkeiten des Sieges Russlands im Zweiten Weltkrieg teil. Bei einem Flugzeugabsturz am 25. Dezember 2016 nahe Sotschi starben über 60 Mitglieder des Alexandrow-Ensembles. Sie waren unterwegs zu einem Neujahrskonzert auf einer russischen Luftwaffenbasis in Syrien. Doch kurz nach dem Start aus Sotschi verunglückte die Maschine vom Typ Tupolev über dem Schwarzen Meer mit über 60 Sängern und Tänzern des Ensembles an Bord. Bis auf 3 Personen waren alle Chormitglieder an Bord. So auch der Dirigent Generalleutnant Valery Chalilov. Präsident Wladimir Putin rief für den zweiten Weihnachtstag daraufhin einen Tag der Staatstrauer aus. Mit einem Schlag ist fast der gesamte Chor ums Leben gekommen. Wie soll so eine Lücke zu füllen sein? Thank you. Wir erinnern auf Radio Marabu an diesen einzigartigen Chor, der seinesgleichen sucht. Der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu kündigte an, dass das Alexandrow-Ensemble so schnell wie möglich wieder aufgebaut werden solle. Für das Frühjahr 2017 war eine Tournee durch verschiedene europäische Länder geplant, die auch stattfinden soll. Wir spielen zum Abschluss ein traditionelles russisches Volkslied, Katjuscha. Dieses Liebeslied wurde 1938 geschrieben und es entwickelte sich zu einem russischen Schlager, der von vielen Künstlern interpretiert wurde. Wir hören Katjuscha und das Alexandrow-Ensemble. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песня не пишет, и птица ясно солнце свет, и войско на дальнем пограничье под Катюши передать тебе. И войско на дальнем пограничье под Катюши передать тебе. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Приходила на берег Катюша, на высокий. Unsere Kollegin Julia Reinhardt erinnerte an das Alexandrow-Ensemble. Jetzt geht's nach Nürnberg. Karin Rapphand, Nummer 1 der Radio Marabu Playlist. Eine Woche vor Weihnachten, eine Woche nach Weihnachten. Immer noch toll. Gleich im Interview, Karin Rapphand. Eine Woche vor Weihnachten machst du mit mir Schluss. Hätt's nicht noch bis sei Worten, Kind. Am Ende war ich an dich gewähnt und du haust ab. Bei Papa hast verschissen, ihr zwei wart's keine Freund. Komm lahm vom Fußball, er sagt, du bist erlaub. Unsere Winterurlaubspläne so schnell dahin. Schwarze Pisten aus den nie weg von traut. Jetzt fährt sie wieder abi mit meinen neuen Ski. Die hat so weit vom Schlepper. A Woche vor Weihnachten machst du mit mir Schluss. Hältst nicht da, bis sei Worten, Kind. Ulli glücklich, ulli froh, fest der Liebe sowieso. Feiert so ne wie, weil ich bin nimmer froh. Deine Weihnachtsgeschenke ganz liebevoll ausgewählt. Bring ich heut zum Roten Kreuz, ja ich kann's. Per Telefon hast Schluss gemacht, du hast ihn nicht verwollt. Verschluck die bitte an der Weihnachtsgans. A Woche vor Weihnachten machst du mit mir Schluss. Hältst nicht nah bis ein Wortenkind. Ole glücklich, ole froh, Fest der Liebe sowieso. Feiert so ne Lieb, weil ich bin immer froh. Am Buch vor Weihnachten machst du mit mir Schluss. Hätt's nicht noch bis sei Worten, Kind. Ole glücklich, ole froh, Fest der Liebe sowieso. Feiert so ne Lieb, weil ich bin immer froh. A Woch vor Weihnachten machst du mit mir Schluss. Erspar mir bloß den letzten Abschiedskuss. Ich trink drei Glühwein gegen Durst, dann schmus ich mit deinem Spätzl, mir ist wurscht. Frohe Weihnachten, jetzt schleich dich aus meinem Leben. Er Woche vor Weihnachten, das ist unser Weihnachts-Smash-It. Karin Raab-Hans, ich frag dich mal, sie ist am Telefon. Nach Nürnberg, die Frage, ist das ein autobiografischer Song? Teilweise, also die Hook natürlich, eine Woche vor Weihnachten machst du mit mir Schluss, schon. Ich wurde vor, wann war das, 2009 tatsächlich schon mal eine Woche vor Weihnachten an seinem Geburtstag verlassen von ihm. Aber ich habe es überlegt und ja, das Leben geht weiter. Das macht das Werk so glaubwürdig. Erzähl mal was über dich. Karin Raab-Hanse aus Nürnberg. Ich werde jetzt 30, eine Woche vor Weihnachten. Und bin Liedermacherin, bin schon relativ lange unterwegs. So seit 2009 tingle ich schon größtenteils durch Bayern, Österreich. In eurer Ecke war ich tatsächlich leider noch nie. Das wird echt mal dringend notwendig. Ich mache bayerische Texte und auch hochdeutsche Texte. Und spiele Gitarre, habe eine Rockband um mich formiert, die mit mir mitspielt, spiele aber auch viel Solo. Wenn ich Solo spiele, habe ich so ein verrückte Percussion- und Glockenspiel-Action und so am Start mit Loopstation. Sei mal ganz witzig und ja, also textlich und so meine Songs handeln oftmals so schon sehr autobiografisch von meinem Leben, sind ja oftmals gern ein bisschen böse, ein wenig sozialkritisch und ja, so wie ich jetzt bin, ein bisschen derb. Und keine Angst vor Ilmenau, hier wird der Sender nur produziert. Wir senden aber Europa weltweit über Kurzwelle und natürlich auch im Internet und das seit 1984. Aber eine Frage an dich. Es geht ein bisschen in dieser Sendung um den Frieden. Weil du gerade von sozialkritisch sprichst, Frieden, was meinst du? Was fällt dir dazu ein im Jahr 2016? Frieden? Ja. Schlechtes Thema 2016, finde ich. Und 2017? Hoffentlich, dass da einfach wieder ein wenig mehr alles zur Ruhe kommt, was da gerade in Aleppo abgeht, ist ja Wahnsinn eigentlich. Ich finde das total katastrophal. Einfach was überall gerade so abgeht und also, keine Ahnung, ich bin halt auch nicht sicher, ob man wirklich 2017 Frieden bekommen kann, wenn in Amerika so ein Idiot wie der Trump an die Macht kommt. Also ich finde das irgendwie alles gerade sehr bedenklich, was gerade so abgeht. Wir werden in dieser Sendung noch mit einem Friedensaktivisten sprechen. Jetzt aber nochmal zurück mit dir 2017. Was können wir von Karin Raab-Hanse erwarten? Von mir kann man 2017 eine Live-Platte erwarten. Zusammen mit einer Band nehmen wir das in einem coolen Studio, Proberaum, sage ich jetzt eher, ist eher Proberaum, am Nürnberger Hafen auf. Das Ganze wird sich dann Nürnberger Hafen-Sessions nennen und da werde ich dann die ausgewählten besten Songs der letzten drei Alben zusammenpacken und ja, also das wird gut. Auch die ein oder andere Coverversion kommt mit rein und man darf gespannt sein. Es gibt noch ein aktuelles Studioalbum von dir, Anna. Erzähl mal was darüber. Ja, Anna ist mein drittes Album. Mein erstes Album kam 2011 raus und das macht schon mir was wurscht. Dann Singer und Anna ist jetzt wieder wegen so. Ja, ich habe wieder extrem viel ausprobiert. Da ist eine Elektronummer drauf, da ist eine Punkrock-Nummer drauf, Popnummern, Akustiknummern. Also es ist ein ziemlich gemischt war ein Laden, aber da hatte ich einfach Bock drauf. Ich wollte einfach verschiedene Sachen ausprobieren. Dann auch ganz viel selber das daheim im Keller vorproduziert, selber für mich. Und bin dann erst ins Studio gegangen, nachdem ich schon eigentlich so einen Masterplan für das Ganze, so eine Fahrtrichtung hatte für das Album und sehr, sehr gemischt, aber ich finde es sehr cool immer noch. Tatsächlich ist es im Mai 2015 rausgekommen, ja, schönes Album. Und wir werden 2017 noch was davon hören. Karin Raphansel auf Radio Marabu.